Leader. DJ Duck.

Club Night mit DJ Dark aus dem U60. In case of emergency, please destroy the passenger in front of you. Yeah.

mit DJ Duck. We'll be right back. Ja, Leute, das war's schon fast. Ich möchte euch noch auf einen Termin hinweisen. Das ist der 12. November im U60. Spiele ich zusammen mit Yves de Reuter. Und an Weihnachten U60, 26. Classics Party. Da wird auch Tumultus Simplex auftreten. Lasst euch überraschen, Freunde. Das wird lustig. Und würde mich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Ne? Macht's gut, Freunde. We'll be right back. mit DJ Duck. We'll be right back.

Noch ganz schnell. Demnächst gibt es mein Mix-Album bei mir auf der Seite zum Runterladen. www.djdark.de. Also in den nächsten Wochen wird das Gerüst stehen. Also bis dann. Just a little bit.